Die Freunde genossen ihren Tag beim Zirkus und mochten sich am Abend kaum trennen. Besonders stolz waren sie, als Tante Fanny und Onkel Quentin zur Abendvorstellung kamen und sie ihnen ihre neuen Freunde vorstellen.